Erster der Prophet Jeremia sprach zu Baruch, dem Sohn von Neria. Baruch schrieb diese Worte in ein Buch. Das war im vierten Jahr von König Joachim, dem Sohn von Josia, dem König von Juda. Zweiter, so spricht Jahwe, der Gott Israels, zu dir, Baruch. Er sagt, du hast gesprochen, dritter, o weh mir. Jahwe gibt mir noch mehr Kummer zu meinem Schmerz. Ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe. Vierter, sprich so zu ihm, Jahwe sagt, was ich gebaut habe, das reiße ich nieder. Was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus. Fünfter, willst du so große Dinge für dich? Das sollst du nicht wollen. Ich bringe Unglück über alle Menschen. Das ist Jahwes Wort. Aber ich werde dein Leben retten, wohin du auch gehst.